3, 2, 1, 0. Und das neue Jahr ist da! Ich kann mich erinnern, ich habe zum ersten Mal ein Mädchen mit Zunge geküsst. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Ich weiß weder, wo ich war, noch was ich gemacht habe, noch mit wem. Ich habe keine Ahnung, Leute. Silvester 2000 war extrem neblig, das weiß ich noch. Und somit konnte man eigentlich kein Feuerwerk sehen und nichts gesehen. Nichts gesehen. Es gab so diese Gerüchte um diesen großen Crash, wo alle Computer abstürzen und sonst irgendwas, was ist, nicht mal das ist passiert. Dem Millennium-Hochgefühl folgte irgendwann wieder der Alltag und der sieht im neuen Jahrtausend so aus wie im alten. Verfassung, das bedeutet letzten Endes Kompetenz. Kompetenz. Wer hat die Kompetenz? Kompetenz. Übertragen die Nationen die Kompetenz auf Europa oder hat Europa von sich aus schon die Kompetenz? Generation Online. Jugendkultur in Deutschland nach dem Millennium. Feature von Meinhard Stark. Fragt man Jugendliche, wie hoch ihre Bereitschaft ist, politisch aktiv zu werden, zusammengenommen 77% der Jugendlichen. An der Parteien- und Politikerinnenverdrossenheit hat sich dabei nichts geändert. Ich mag es gerne, wenn es doch ein bisschen aus der Reihe tanzt, so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. DB6 aus Berlin! DB6 aus Berlin! So kick it, so kick it! Ich denke, dass es was bezeichnend ist für unsere Generation, ist, dass es noch nie so einen hohen Anteil an Menschen gab, die an nichts glauben. Und ich finde das auch gut. Tatsächlich sind wir die Generation, die alles machen können und die Möglichkeit dazu noch haben. Ich glaube, das wird sich in den nächsten paar Jahren auch noch ändern. Das Schwierigste für mich in den letzten 10 Jahren, regelmäßig meine Miete zu bezahlen. Das war, wo ich halt ins Hartz IV gekommen bin. Das war für mich das beschissenste Erlebnis. Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Ich glaube ja, dass es noch keine Generation vorher gab, die so viel Potenzial hätte, irgendwas an den existierenden Zuständen zu verändern, einfach durch halt die Medien wie halt Internet. Und da soll die das bitte auch tun, anstatt den ganzen Tag nur YouPorn gucken. DJ Fresh Flug. Mein Name ist DJ Fresh Flug. Ich bin Hip-Hop-DJ und außerdem noch Mutter und Partnerin. Und Tante seit neuestem. Oh, ich bin Präsent Molotov. Hey! Undercover. Hey! Le Mikroschauffer. Hey! Appelle-moi Mr. Over. Mein Name ist Mario. Spitzname Ravnek. Ich gehöre halt zur Darkwave-Szene und bin Ur-Leipziger. Hey! Mein Name ist Christopher. Ich bin Partyveranstalter und DJ und ich bin 83 geboren. Mein Name ist Jakob Matschens, ich bin 1984 geboren und mein Beruf ist Schauspieler. Hi, ich bin der Christoph und ich spiele Bass bei Jennifer Rostock. Ich bin der Joe und ich spiele Keyboard. Und ich bin die Jennifer und ich bin die Sängerin. Welche Bedeutung die Musik für mich hat, oh, ja, wie soll ich das erklären? Ich höre sie einfach nur gern. Da geht es mir gut, wenn ich die höre. Ja. Das ist so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl, was da entsteht. Dass es so einen Zusammenhalt in dieser Szene gibt, dass man friedlich zusammen feiert, dass alle Spaß haben zu dieser Musik. Deshalb wird sie auch immer noch teilweise ein bisschen verschrien, so als Spaßkultur eher, als wirklich als Jugendkultur. Ich persönlich habe früher ganz viel Rock und Metal gehört. Auch da wieder mein Spaß daran, eben die Wildheit und die Rohheit, die es halt eben haben kann. Musik tatsächlich ist mir extrem wichtig. Das ist eine meiner besten Freundschaften. Ich fahre immer, egal wo ich hinfahre, immer mit Kopfhörern. Wenn ich länger als 3 Tage irgendwo drehe, nehme ich meinen Ghetto Blaster mit. Also ich brauche meine Musik. Und schön, dass es dich gibt, Gitarrenmusik. Ich war auf dem Weg zum Fitnessstudio und da war im Radio auf dem Hinweg noch so, es ist ein Sportflugzeug da reingeflogen. Hä, was für ein Idiot ist denn das gewesen? Und auf dem Rückweg war es auf einmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss sofort nach Hause fahren und den Fernseher anmachen. Ich habe den Fernseher angemacht und habe dann gleich ein Bild gesehen, wo ein Hochhaus stand, was geraucht hat. Und ich dachte erst, es sei eine Werbung für einen neuen Actionfilm oder sowas. Who would hate us that much? That's not a movie! That's not rolling lights! Miss. Turn the video off. Turn the video off now. Turn the fucking video off. It's not a movie. This is real. This is real here. People is dying right now, right? They can't find two planes now, right? It's not a movie. This is not a movie. Look. Ich habe dann meinen Bruder angerufen und habe gesagt, wir sind Flugzeuge im World Trade Center und im Pentagon. Und er antwortete nur, bist du bescheuert? Pentagon und World Trade Center liegen ganz weit auseinander. Ich sage, ja, mach mal das Fernsehen an. Also ich war entsetzt, wo ich das gesehen habe. Ich habe das erst fast gar nicht geglaubt, dass das überhaupt geht. Ja. Was du da in dem Moment denkst, du bist hilflos, du siehst da irgendwelche Körper wirklich aus dem Hochhaus fallen, du weißt einfach, jetzt klingt so bescheuert, aber jetzt wird die Welt nicht mehr so sein, wie sie war. Das war mir ziemlich klar in dem Moment. Also, ich bin Misina. Und ja, Cosplay seit 3 Jahren und bin jetzt zum 3. Mal hier auf der Leipziger Buchmesse. Ich weiß jetzt gar nicht in welcher Halle, aber in dem Cosplay-Bereich. Sagt mir irgendwas, aber ich weiß gar nicht was. Sag du. Cosplay ist diese Geschichte, wo sich die jungen Mädchen von heute verkleiden wie ihre Manga-Vorbilder. Also Cosplay bedeutet eigentlich wirklich das Kostüm selber. Cos und Play. Genau, also wie so ein Rollenspiel eigentlich und halt Kostümspiel in dem Sinne. Ist nicht meins. Ich finde es interessant, irgendwie sich so auszudrücken. Ich, ja. Wir sind Tama Daiko, wir kommen aus Hamburg. Ich hoffe, ihr habt hier Spaß, während ihr auf die Siegerehrung warten müsst. Ja, also aus Japan kommt es selber. In Japan gibt es auch Weltmeisterschaften richtig dazu. In Deutschland gibt es auch Meisterschaften dazu, was nur leider der Unterschied ist. In Deutschland ist der Wettbewerb meist darauf konzentriert, was man darstellt und nicht eigentlich auf das Kostüm selber, was in Japan andersherum ist. Ja, dann fang mal bitte an. Also wir haben Platz 1 bis 3 in jeder Kategorie. Dann fangen wir, wie gesagt, mit Einzel an. Und Platz 3 möchte bitte mal die Startnummer 19 zu uns kommen. Das ist Jack Sparrow aus Fluch der Karibik. Also vor 2 Jahren hatten wir hier ein richtig cooles Cosplay. Es war eine Sushi-Rolle. Seid ihr bereit? Das klingt nicht wirklich bereit. Seid ihr bereit? Kekse! Sie sind bereit! Ich meine, ich glaube, es ist einfach so eine Zuflucht vom Alltag, gebe ich ehrlich zu, weil man einfach wirklich abschaltet und in seinen Charakter verfällt und einfach mal das sein darf, was man sein will. Also was weiß ich, ein Drachentöter oder eine Magierin irgendwie so. Also auch einfach mal so seine Fantasie ausleben können. Die ganzen Cosplayer jetzt schön zu einem Gruppenfoto, alle? Ja, ihr müsst nur an den Keks in euch glauben und ihr werdet die Kraft finden. Ihr müsst an das Herz der Kekse glauben. Kekse! Kekse! Keine Uhr, nur das Ticken im Ohr, das den Takt verliert. Ich glaube, mein Ohr Also seit 2001, glaube ich, machen Jennifer und ich zusammen Musik und haben seitdem halt immer irgendwie erträumt, dass wir nach der Schule das auch weitermachen können. Und es hat funktioniert bisher. Also Knalleffekt. Ja, es ging auf einmal dann total schnell und wir hatten einen Plattenvertrag und dann war das alles toll mit der Band und es hat alles funktioniert und seitdem geht es eigentlich so ziemlich bergauf und es ist immer schön gewesen die ganzen Jahre. Ich habe durch Zufall mal die Jennifer bei MySpace als Freund hinzugefügt und dann hat man sich mal, nennen wir es mal, enger kennengelernt. Und dann kam auf einmal das Thema auf, dass ich ja irgendwann in meinem Leben schon mal einen Bass in der Hand hatte und dann war ich, nennen wir es mal, drin. Spucken oder schlucken ist wie mucken oder ducken. Du sitzt da wie drei Affen, bloß nicht sprechen, hören, gucken. Du schreibst dieselbe Silbe immer wieder auf Papier. Das steht ja, ja, ja, aber nein, nicht mit mir. Kauern und bedauern, als versauern. Also wir haben sicherlich Pop-Einflüsse, auch Rock, auch Elektro. Auch ein bisschen Punk vielleicht und sogar auf der neuen Platte so ein bisschen Hip-Hop und Hardcore-Anleihen. Also wir überraschen immer wieder neu, aber das Einzige, was wir nicht haben, ist Reggae. Hinter jedem Song stecken persönliche Geschichten von uns und je nachdem, wie privat die halt sind, versuchen wir auch die Texte so zu verschlüsseln, dass man nicht, dass man schon was von sich preisgibt, aber nicht so offensichtlich, dass jeder sofort Bescheid weiß. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben heute Abend mit Angriffen auf terroristische Ziele und militärische Einrichtungen des Taliban-Regimes in Afghanistan begonnen. Was bombardieren die da eigentlich? Und das gerade gegen einen Gegner, den man natürlich bekämpfen sollte, eine terroristische Vereinigung. Also eigentlich eher ein Krieg für einen Geheimdienst ist, ein Informationskrieg, als ein offener Schlagabtausch. Also das war so ein bisschen das, was ich nie verstanden habe. Also verstanden habe ich es nahezu 50% wahrscheinlich, wie viele. Irgendwie, es musste eine Reaktion darauf kommen. Und es ist auch klar, dass die Verantwortlichen dafür gefasst werden. Präsident Bush hatte mich zuvor angerufen und von dem bevorstehenden Angriff informiert. Ich habe ihm daraufhin erneut die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands versichert. All US military personnel and aircraft that took part in yesterday's strike are safe and accounted for, notwithstanding the statements by Taliban to the contrary, which are flat untrue. Und jetzt sind unsere Jungs dort, die Bundeswehrsoldaten, und ja, da müsste sofort beendet werden. Da müssen sofort alle Truppen abgezogen werden aus Afghanistan. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. Ich hatte auch so ein Gefühl und habe gesagt, heute Nacht passiert es bestimmt. Und wir haben den Fernseher angelassen und ich habe mich dann bestätigt gefühlt, weil genau in dieser Nacht kamen diese Bilder aus dem Bagdad, dem Stadtzentrum, wo man dann die Explosionen sah. Und ich habe eigentlich nur gedacht, scheiße, verdammt, jetzt geht die ganze Kacke weiter. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wir haben versucht, den Krieg zu verhindern bis zur letzten Minute. Deutschland, das habe ich versichert, beteiligt sich nicht am Irakkrieg. Also ich glaube, das war das Beste, tatsächlich das Beste, was Rot-Grün politisch, außenpolitisch tatsächlich gemacht hat. Ja, fand ich gut. Ja, die ganze Idee eines Kriegs gegen den Terror ist Quatsch. Weil Terror ist kein Staat oder kein Land, wo man hinmarschieren kann. Terror kann überall stattfinden. Meiner Meinung nach war es ein Krieg ums Öl im Irak. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Es ergeht die letzte Aufforderung. Wir weisen darin, dass Sie Ihre Entfernungspflicht nicht nachgekommen sind. Es war gestern Mittag um kurz nach 12 Uhr, als die Situation eskalierte. Mehrere tausend Schüler hatten sich vor einer Polizeisperre an der Kreuzung Alsterufer-Alster-Glacis versammelt. Sie wollten vor dem US-Generalkonsulat gegen den Irakkrieg protestieren. Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Hamburger Schulen schwenkten Friedensfahnen und hielten ihre Transparente in die Luft. Die Polizei, die sieht, dass wir laufen die ganze Zeit und sie schlagen trotzdem zu. Skrupellos, ja, skrupellos. Auch den Türken, als ich das gesehen habe, ich dachte, wo bin ich hier? Hinten rein, aber mit einer Wucht, das hätten sie sehen sollen. 12-mal kündigte die Polizei die Räumung der Straßenkreuzung an, dann rückten die Wasserwerfer vor. Die Polizei setzt Wasserwerfer und Schlägertrupps ein. Gegen wen? Gegen Schüler, ab der 5. Klasse. Wir müssen jetzt leider hier wegrennen. Hier, in der Schule. Das Internet. Das Internet ist möglicherweise der letzte halbwegs anarchische Ort, den wir irgendwie haben. Und das ist auch gut so. Und, nehmen wir einfach mal das Social Network Facebook. Da war Anfang des Jahres ein internationaler Jogginghosentag ausgerufen worden. Mehr als 30.000 Facebook-User wollten mitmachen. Und jetzt gibt es einen noch größeren Erfolg zu verzeichnen, denn vor etwa 10 Tagen wurde eine Facebook-Gruppe gegründet mit dem verrückten Namen Kann dieses Brezel mehr Fans als Tokyo Hotel haben? Ich wollte nur sagen, machen, tun, dass wir sind die richtigen Tokyo Hotel-Fans und wir haben keine Angst vor den nicht richtigen Tokyo Hotel-Fans, weil das sind voll der geile Band. Und die da können machen, was wollen. Und seit dieser Nacht steht nun fest, ja, die Brezel kann. Denn sie hat inzwischen weit mehr als 400.000 Anhänger und somit Fans. Die deutsche Band Tokyo Hotel hat auf ihrer Facebook-Fanseite nur 397.000 Anhänger in etwa. Internet. Ja, Internet ist mittlerweile ziemlich wichtig geworden. Überhaupt so die Medien Nummer 1. Wikipedia, lustige Videos, YouTube, ich nutze es auch so. Also mittlerweile ist es auch so, aber ich habe mich extrem lange gegen gewehrt, weil ich kein großer Freund davon bin. Und mittlerweile hat man einfach übers Internet so viele Portale, die sich mit der Musikrichtung, die man präferiert, beschäftigen. Man kann stundenlang neue Musikbrowsen durchschauen und gucken. Es hat ganz neue Welten eröffnet im Prinzip. Hi everyone, this is Gaga. Hello, Senator McCain. I've been on the internet all day watching videos that have been sent in to repeal Don't Ask, Don't Tell. It's overwhelming, it's emotional, and quite honestly, I can't believe it. So I wanted you to see them. Please watch. Here they are. I'm going on stage. See ya. Prozent der 12- bis 18-Jährigen sind Teil einer Online-Gemeinde, so die Ergebnisse einer landesweiten Studie. Bei den Eltern überwiegt die Skepsis. Wir versuchen auch immer alle Kanäle, die es da so gibt, zu bedienen, also Facebook, Twitter, YouTube. Ich glaube, das Wichtigste ist der Facebook-Verlink-Button auf unserer Homepage. Was uns wichtig ist, dass wir es doch alles selber machen und den persönlichen Kontakt quasi zu den Leuten da draußen haben. Man sieht halt gerade zum Beispiel bei Facebook, der andere ist online, kann man noch mal eben kurz sagen, hey, wann wollen wir denn los oder so. Also es macht einiges einfacher, definitiv, und es ist eine schnellere Kommunikation möglich. Tessa aus Hamburg hatte den falschen Knopf erwischt und zu ihrem 16. mehr Gäste eingeladen, als ihr lieb war. Ganze 1.600 kamen und am Ende musste die Polizei einschreiten. Wenn ich es jetzt in 3 Worte fassen würde, wäre es schnell, schnell, schnell. Hauptsache schnell. Wir haben mehr Zugang zu Informationen, das macht das Leben nicht zwingend leichter, sondern erhöht eigentlich die Eigenverantwortung und das und die Reflexion, also bewusst machen, ist ein wichtiges Thema. Ich gehe jetzt ins My Name is Barbarella. Ich ging gerade die Treppen hoch. Man sieht es hier nicht ganz so auf den ersten Blick. Es liegt ein bisschen versteckt. Ist ja dann natürlich auch nicht ganz normal, dass ein Club erstmal Treppensteigen bedeutet. Es geht in die zweite Etage. Dadurch auch noch so ein bisschen versteckt, ein bisschen Geheimtipp, was es auch ganz angenehm macht. Und so, jetzt stehen wir am DJ-Pult. Können wir vielleicht nochmal wieder ein bisschen lauter machen. Genau, und hier ist eigentlich größtenteils House angesagt, House Music. Teilweise ein bisschen Techno oder Tech House mit drin, aber größtenteils House, Deep House. Die Richtung wird hier gespielt. Finde ich jetzt nicht schlimm, es nervt mich halt mittlerweile bloß, wenn du zum Beispiel unterwegs bist, hast du es in jedem Schuhladen, in jedem, irgendwo läuft immer irgendwie Elektro-Minimal-House. Gibt auch tatsächlich gute Stücke, aber es ist nicht unbedingt meins. Wir haben hier natürlich obligatorisch den Laptop, mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Dann zwei CD-Turntables, im Prinzip das gleiche wie ein Plattenspieler, nur digital. Und dann natürlich zwei Technics 1210er Plattenspieler. Nicht wegzudenken aus den Clubs, also das Standardgerät eigentlich. Und dann natürlich ein Mixer, das Herzstück einer Anlage. Ja, im Moment gibt es eine große Schnittmenge zwischen Hip-Hop und Elektro. In den Charts sind Titel drin, ganz viele, die eben sehr schnell sind. 125 Beats per Minute, das ist relativ zügig und eher ein Elektro-Tempo. Also wir sind privat alle große Fans. Ich war tatsächlich auch mal auf einer Love Parade und ich sah unglaublich dumm aus. Ich hatte mich ziemlich bescheuert angezogen dafür. Ich war dann bei diesem Ruhr in Love Kram und so. Also seitdem es dann McFit Sponsor wurde, Herr Schaller und Co. nicht mehr da. Aber ich habe es immer noch verfolgt. Und ja, das Ganze hat dann natürlich den tragischen Höhepunkt gefunden mit Duisburg, was da passiert ist. Hätte meiner Meinung nach niemals passieren dürfen. Also das war wieder einfach so ein Schlag für die Szene. Dann sind wir alle umgefallen, ich bin halb mit untergefallen, meine Beine waren beide eingequetscht. So, dann habe ich auch meine Schuhe verloren, dann hat mir Gott sei Dank einer hochgeholfen. Dann stand ich da, dann habe ich auch noch einem hochgeholfen und dann wurden wir quasi so, ich weiß nicht, wie durch Glück, sind wir dann quasi aus der Masse rausgetrieben worden, wieder hier in die Richtung. Dann habe ich natürlich allen gesagt, geht alle wieder zurück, die Leute sterben nach vorne, da laufen die Leute über, also die anderen Leute trampeln über die Leute rüber. Ich bin auch zum Polizeibeamten gegangen, habe gesagt, ey, ihr müsst die Leute stoppen, dass sie nicht weiter da drauf gehen. Dann kamen so Sachen, willst du das hier organisieren und so, ja, keine Ahnung, ja, und seitdem sitze ich jetzt hier. Es ist voll im Duisburger Rathaus, als Oberbürgermeister Adolf Sauerland um Punkt 12 die Pressekonferenz beginnt. Rund 300 Journalisten aus der ganzen Welt sind gekommen, um mehr über die Katastrophe von Duisburg zu erfahren. 19 Tote zwischen 20 und 40 Jahren, das ist die schreckliche Bilanz. Zusätzlich wurden 340 Besucher der Love Parade verletzt, teilweise schwer. Wir stehen hier heute bei dem Rathaus, ein Menschenkind erschüttert. Wir haben heute, glaube ich, ganz klar gezeigt, dass Bildungspolitik nicht an uns vorbeigeführt werden kann. Wir haben eine starke Stimme, die muss auch gehört werden. Auf dem Potsdamer Platz, da drängten sich bis vor wenigen Minuten noch 10.000 Schüler und Studierende mit entschlossenen Gesichtern, muss man sagen. Sie nehmen diesen Protesttag sehr, sehr ernst, schwenken Spruchbänder, weniger bringt mehr, kleinere Klassen, freie Bildung für alle. Und alle sind sie unzufrieden mit dem aktuellen Zustand der Unterrichtsqualität und der Situation an den Schulen. Mein Name ist Ahmet Gündüz. Lass mich erzählen euch, du musst ruhig schon zuhören. Ich kann nicht sehr viel Deutsch. Ich komme von der Türkei, 2 Jahre hier. Und ich viel gefreut, doch Leben hier ist schwer. In Arbeitschef mir sagen, Kanake, hey, wie geht's? Ich sag dann erst lern, doch Arschloch nichts verstehen. Mein Sohn geht in Schule, kann schreiben, yes. Lehrer ist ein Schwein, er gibt ihm immer 6. Gestern, ich komm von Arbeit, ich sitze in der Bahn. Da kommt ein persoffener Mann und setzt sich nebenan. Der Mann sagt, du Knoblauch stinken. Ich sage, ach egal, du stinken von Trinken. Trotz der Wirtschaftskrise blicken mehr Jugendliche optimistisch in die Zukunft als noch vor 4 Jahren. Deshalb geben die Autoren der Shell-Jugendstudie 2010 die Überschrift: Eine pragmatische Generation behauptet sich. Ausländer sind peinlich, Ausländer sind dreckig, Vorurteile hin und her, nur Deutsche sind sympathisch. Jakob Matschens ist facettenreich, kann den sensiblen, verzweifelten genauso spielen wie den übermütigen Draufgänger. Vielleicht ist er gerade deswegen so gefragt. Ja, das mit den Preisen und Erfolg. Der Grimme-Preis ist ja nun so wirklich ein Rieseninstitut, von daher, und die haben auch noch andere Leute ausgezeichnet. Es ist natürlich eine große Auszeichnung, aber wie und woher das kommt, warum ich den jetzt nun bekommen habe und jemand anders nicht, das Erfolg, ich weiß nicht, Erfolg, ich kann davon leben. Falsch, falsch, fein, unser Land, lern uns das mal kennen. Und wirst du falsch behandelt, dann darfst du mich Kanake nennen. Ist doch alles scheiße, ich liebe meine Heimat und dieses Land noch mehr. Wir bauen alle Kacke und da. Während nur 8% der jungen Deutschen in Köln arbeitslos sind, liegt die Quote unter Jugendlichen ausländischer Abstammung bei 18%. Das sind ja die meisten Jugendlichen mit Migrationshintergrund, über die ja so in der Form geredet wird, eigentlich Deutsche. Ja, die sind zum allergrößten Teil hier geboren und aufgewachsen, werden aber von den Bio-Deutschen als Gegenbegriff nach wie vor oftmals eben nicht so als Deutsche gesehen. Und das ist ein großes Problem. Ja, ich war mal ein halbes Jahr, bin ich ins Hartz IV mal reingerutscht. Ja. Da war ja ganz schwer mit Arbeit in Leipzig. Da habe ich mich ganz schlecht gefühlt. Also das war wirklich fürchterlich. Ja, meine Güte, ich saß auch schon auf dem Arbeitsamt, aber das war das eine Mal, wo ich hingegangen bin und dann 1000 Leute gesehen habe und meine Nummer mir genommen habe und dem Nächsten in die Hand gedrückt habe. Was ich damit sagen will, ist doch völlig klar. Jeder Mensch hat Recht und manche nehmen das aber nicht wahr. Es gibt halt dumme Menschen, die denken nicht so klar. Ob du oder ich, es gibt keine Differenz. Du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch. Wie finden Sie das mit der Unterschicht in Deutschland? Nicht gut. Warum? Nur noch alles Korruption, ja, alles nur noch. Wir sind nicht, wir Alten müssen mal auf die Straße gehen. Und was wir für ein Leben hatten und wie sie uns jetzt das Geld abzocken. Das die jungen wahr. Leute sind zu faul, machen krank, wenn sie arbeiten sollen, können nicht mehr arbeiten, weil sie es gar nicht gewohnt sind. Geisterchen. Und das ist Met. Das ist das typische Getränk für Darkwaver eigentlich. Ja, das schwankt zwischen 6% bis 15%. Also ich habe jetzt hier ein Wikingerblut genommen. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich hervorragend und bin glücklich, hier zu sein. Beim WF Gothic Treffen. Warum ist ausgerechnet Leipzig zur Gothic-Pilgerstätte geworden? Es liegt einfach auch an der Mentalität der Leute, denke ich. Das könnte man in anderen Städten nicht machen, da sind die Leute zu verschlossen. Also das WF Gothic-Treffen war erstmal eine ganz kleine Veranstaltung, 91. Da fand das nur im Coney Island, also weil es der Eiskeller früher war, dann Werk 2 und Mühlholz statt. Das waren halt bloß 3 Veranstaltungsorte und da waren dann halt auch bloß, weiß nicht, 10 Bands. Wollt ihr nun etwas Bescheuertes hören? Ja! Das klang noch nicht überzeugend. Wollt ihr etwas Bescheuertes hören? Ja! Dann sollt ihr es kriegen. Das! Templerscharf! Ja. Und das ist halt im Laufe der Jahre hat sich das halt immer weiterentwickelt. Es sind immer mehr Veranstaltungsorte hinzugekommen und immer mehr Bands hinzugekommen und natürlich auch immer mehr Leute geworden. Das ist ja ganz klar. Also so schätzungsweise 25.000 sind das jetzt immer im Jahr so. 25.000 Besucher. Ja, ich habe die Musik gerne gehört und da war ich dabei. Ja, Darkwave-Szene, so allgemein, das ist ein allgemeiner Begriff. Weil unter Darkwave, das sind, siedeln sich mittlerweile verschiedenste Musikstile an. Der große Oberbegriff, würde ich sagen, ist Darkwave-Szene. Ich fühle mich in der Szene wohl. Weil es eine friedliche Szene ist. So, kein Stress. Und es ist immer ein geselliges Miteinander. Die Politik darf nicht hinterherrennen. Politik muss gestalten. Dankeschön! Thema Ressourcen. Ich meine, wir fressen uns ja gerade selber auf. Das ist. Diese ernste globale Finanzmarktkrise wird tiefe Spuren hinterlassen. Hubschrauberlärm erfüllt den Himmel über Heiligendamm. Kurz vor dem Start des Gipfels erleben die 16.000 Polizisten einen Tag im Ausnahmezustand. Gleich von mehreren Stellen aus machen sich tausende G8-Gegner Richtung Sicherheitszaun auf. An etlichen Stellen erreichen sie auch den Zaun, der eigentlich tabu ist. Globalisierung wäre schön, wenn sie denn mal so richtig funktionieren würde. Es hat Vorteile und Nachteile, wie eigentlich fast alles. Also auch genauso wie wir es jetzt mit der Wirtschaftskrise erlebt, auch freie Marktwirtschaft hat Vorteile und Nachteile. Es ist halt immer die Frage der Reglementierung des Ganzen und dafür gab es einfach noch zu wenig oder gibt es immer noch zu wenig. Am östlichen Zufahrtsweg bei Heiligendamm blockierten zeitweise 7.000 Menschen die Straßen. Es blieb aber friedlich. Weit weniger waren es westlich von Heiligendamm. Dort machten rund 100 junge Menschen den Weg dicht, stundenlang mit viel Klamauk. Die Polizei selbst spricht von Kinderfasching. Ich finde, dass es absurd ist, dass es einen Finanzmarkt gibt, der ja fast schon unabhängig von der realen Welt funktioniert. Und das darf eigentlich so nicht sein. Und deswegen erhebe ich meinen Finger und sage du. Natürlich ist Profit ein ganz großes Thema und der wird nicht immer nur mit legalen Mitteln erzielt. Occupy all streets. Ist gesperrt. Ja, ich habe mir ein Smartphone geholt, deswegen, weil ich extrem viel Musik höre und dass ich jetzt auch Mails checken kann und so weiter und so fort. Ja, aber ich gehe auch nicht immer ran. Muss man ja auch nicht. Man kriegt aber trotzdem Anschluss dafür. Fast alle Jugendlichen zwischen 12 und 19 besitzen in Deutschland mittlerweile ein Handy, nämlich 94%. Handy ist schön. Also ich suche ständig mein Handy, oder? Man guckt immer ständig, wo ist mein Handy, ich muss erreichbar sein. Also mein Handy kann auch Internet und das ist auch super. Ich weiß nicht mehr, wie das vorher war. Außerdem muss ich noch kurz auf Facebook was checken und man kann das alles zwischendurch erledigen mit seinem Smartphone. Mein Handy ist schon sehr wichtig für mich. Ich finde das schon eine ganz gute Sache. Also zum Beispiel in der Uni, wenn ein Dozent gerade eine Vorlesung hält und ein Begriff fällt, der mir nicht klar ist oder zu einem Thema, was gerade dran ist, mal eben schnell noch googeln, recherchieren. Für mich, wie gesagt, ist ein großes Thema dieser Datenaustausch, der möglich ist. Hip-Hop braucht kein Mensch, aber Mensch braucht Hip-Hop. Ja. Ja. Ich bin eigentlich durch Deutschrap ans Auflegen gekommen, weil mein Bruder angefangen hatte zu rappen und das fand ich so faszinierend. Aber ich bin halt immer jemand, der auf Technik gestanden hat und so war dann, also für mich von den Hip-Hop-Disziplinen halt eben nicht Breakdancen, Sprühen oder Rappen das Ding, sondern halt eben Auflegen. Hamburg, das ist richtig, wir haben die fetten Beats, das ist sicher, wie angeln mit der Banjo El Ritze. If you need a fix, baby, hier ist deine Spritze. Unsere Skills kommen edel wie ein kühles Holz. Das ist für mich extrem wichtig, weil es Also an vielen Dingen, also es gibt viele politische Texte, es gibt aber auch Texte, die sind absolut unpolitisch und versaut und schweinisch und so. Und das hat halt alles, was mich daran fasziniert ist, dass es sich von allen Musikrichtungen irgendwie was klauen kann. Es bleibt geheim wie eine Ex-File. Frag Fox Mulder und Dana Scully, die werden dir bestätigen, dass wir uns auf diesem Beat verewigen, als wären es unsere Namen auf dem Broadway. Mein Rap kommt cool. Da gibt es verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite die Message, die man transportieren will, das ist halt eben ganz klar, zum Beispiel Anti-Rassismus-Statement und so. Auf der anderen Seite soll Auflegen natürlich Spaß bringen. Im Club geht es halt um Tanzen. Okay, ich sag K.O., ich sag Musik. K.O., K.O., K.O. Komm mal zu sagen, Alter, jeden Tag an die ganzen Migranten, an meine Schwester, an meine Brüder. Lasst uns alle zusammen stark sein. Yeah. Fick die scheiß Politik, fick die scheiß Polizei, Alter. Fuck Sarrazin, die scheiß Bullen, Alter. Hier, yeah. Fuck Sarrazin, fuck Sarrazin. Jetzt macht alle leer, Kreuzberg, mach mal leer. Jugendliche mit Migrationshintergrund, wie man heute ja sagt, spielen im Deutschrap gerade eine große Rolle. Haben eigentlich immer schon auch eine Rolle gespielt, ganz am Anfang auf jeden Fall auch. Hip-Hop ist immer auch irgendwo eine Stimme des Underdogs und somit hängt das auch hier in Deutschland eng miteinander zusammen. Gute Freunde, fürsorgliche Eltern und ein intaktes soziales Umfeld. Das scheint ein Grund für den Optimismus der Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland zu sein, den die Shell-Studie belegt. Aber nicht alle Vertreter dieser Generation haben dieses Privileg. Der Soziologe Klaus Hurelmann schätzt diese Gruppe auf etwa 15% der Jugendlichen. Sie ist in den vergangenen 4 Jahren zwar nicht gewachsen, aber sie verliert zunehmend den Anschluss an den Rest der Gesellschaft. Aus dieser Gruppe stammt das Schlagzeilenfutter vieler Medien. Zum Beispiel, wenn der Frust in Gewalt oder Alkoholexzesse umschlägt. Man sieht ja einfach, diese Schere klafft immer mehr auseinander. Also diese Schere zwischen Arm und Reich, zwischen ja, Teilhabe, Nicht-Teilhabe, die Leute, die sich das leisten können und nicht. Und ich sag mal, es ist ja auch ganz klar, dass dann auch deutsche Jugendliche nachziehen. Und da ist es natürlich auch klar, dass deutsche Jugendliche mittlerweile genauso gefrustet sind wie auch Migrantenjugendliche, aber teilweise aus anderen Gründen. Aber halt auch diese Perspektivlosigkeit ist genauso vorhanden. Und sicherlich spielt da auch mit, wie ein Jugendlicher groß geworden ist, eine Rolle. Wenn der in einem armen Elternhaus groß geworden ist, ja, dann haben den seine Eltern sich kaum um den gekümmert. Oder so konnten sie das auch nicht finanziell. Und dann sucht er sich halt seine Bestätigung oder was weiß ich, dass er sein Geld oder wie auch bei anderen. Und geht dann gegen andere vorgewalttätig. Ja. Oder aus Langeweile. Es spielt auch viel Langeweile eine Rolle. Wir haben Hallo, das große Internet, wo es tatsächlich jeden Tag mindestens 100 Tabus gebrochen werden. Wenn es denn keine mehr gibt, wird noch ein neues Tabu erfunden, was gebrochen wird. Ich glaube, wir leben einfach in so einer grenzenlosen Welt, die, ja, also dadurch, dass du keine Grenzen hast. Orientierungslos, keine Ahnung. Da kann man auch Schimmer. Ja, da kann man auch schon mal gewalttätig werden oder aggressiv. Nach Angaben des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen ist die Entwicklung der Jugendgewalt seit 1998 gleichbleibend bis rückläufig. Saufen, saufen, saufen, saufen. Ja, und zwar mischt man sich ein Wodka Red Bull in ein 0-3-Glas, Hälfte, Hälfte und dann x-mal gegeneinander. Der Verlierer zahlt die nächste Runde. Aber das spielt bei uns sowieso keine Rolle, weil wir sowieso unser ganzes Geld versaufen. Ganz klar gab es Kumasaufen früher auch schon. Das gab es auch schon vor 15 Jahren. Also ich meine, hallo, Punk, Rock, Metal, natürlich. Der Amoklauf an einer Realschule im münsterländischen Emsdenk. Der Racheakt eines ehemaligen Schülers. Ich verabscheue Menschen, heißt es dort. Der 18-Jährige verletzte am Morgen 5 Personen mit einer Schusswaffe. 22 weitere erlitten Rauchvergiftungen, weil er auf Rauchbomben einsetzt. Es war die 3. Stunde, also wir haben gerade eben in Deutsch die Hausaufgaben besprochen. Und dann um 9.38 Uhr, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und ja, ging die Tür auf und dann kam er rein. hört angefangen mit Schießen. Es ist fast gescheit, du bist Einzelkämpfer. Du bist zuletzt darauf angewiesen, deinen Weg zu gehen. Du bist bis jetzt immer dran geblieben, Stress und die Angst zu riechen. Immer dran zu weichen, auch in harten Zeiten. Wie lang wird die Sandu reichen? Hörst du den Beat stoppen? Es gibt nichts mehr anzuzweifeln. Es gibt keine Perspektive, anderen die Hand zu reichen. Der 19-jährige Robert S., ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums, hatte gestern 13 Lehrer, 2 Schüler, einen Polizisten und schließlich sich selbst erschossen. In der Nacht wurde bekannt, dass der Amokläufer Mitglied in einem Schützenverein gewesen ist. Also bevor jemand so einen Amoklauf macht, muss es ja ein ganzes Konglomerat von allen möglichen Einflüssen geben. So, das ist ja gar nicht irgendwie an einer Sache festzumachen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und sie werden uns immer unglaublich fehlen. Und es kommt mir manchmal so vor, als wären sie noch da. Ich laufe durch die Straßen Erfurts und sehe Menschen, von denen ich glaube, das ist ein Lehrer von unserer Schule, der ist noch gar nicht tot. Ja, Gothic Lolita ist eigentlich auch so eine Bezeichnung für so einen gewissen Kleiderstil. Also das ist dann so Stiefel bis daher, so ein bisschen aussieht wie Sadomaso, so ein bisschen, ja. So Netzstrümpfe und ja. Das Äußere in der Hip-Hop-Szene, na, gibt so zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite halt eben diejenigen, die sich sehr damit beschäftigen, denen das sehr wichtig ist. Da geht es ganz stark auch um Marken. Was natürlich auch immer mehr wird, viele Leute kommen auch nur noch, um gesehen zu werden. Ja, die fühlen sich vielleicht gar nicht mit der Musik gar nicht so extrem verbunden, aber kommen halt her, um sich zu präsentieren. Ja, die Selbstdarstellung der Leute hat auf jeden Fall sehr stark zugenommen. Das ist so eine Tendenz der letzten 10 Jahre. Auf der anderen Seite gibt es halt eben die Leute, die sogenannten Backpacker, also die Rucksackträger, die da so einen alternativeren Anspruch haben. Denen sind halt die Marken nicht so wichtig, da geht es dann auch mehr eben um eine Message. Gerne auch mal als Studentenrapper bezeichnet. Dankeschön! Wer war gestern Abend von euch hier? Arme hoch! War's cool. Party hat echt viel Spaß gemacht. Dauerte leider nur etwas zu lange. Aber cool. Okay, also für das ganze tätowierte Pack und Gesinde kommt jetzt Bilder auf die Haut! Tätowierungen spielen auch eine große Rolle, weil eine Tätowierung, da wollen ja Leute auch damit signalisieren, was sie gerne haben oder so. Das sieht man an den Symbolen oder an Bildern oder so. Tatsächlich bin ich seit Jahren am Überlegen, ob ich mir eins mache. So. Ich hatte meine erste Tätowierung mit 13 und ich finde, das hätte nicht so früh sein müssen. Das war für mich die Bedingung, dass ich gesagt habe, ich warte 10 Jahre. Wenn ich das Bild, was ich für mich im Kopf habe, immer noch habe, dann steche ich mir es irgendwann. Hab's dann irgendwann übertätowiert. Und das wollte ich auch dieses Jahr machen. Heute trägt jeder 5. Deutsche zwischen 15 und 25 Jahren ein Tattoo. Das ist schon immer da gewesen, nur wird die Tattoo-Szene jetzt halt einfach gesellschaftsfähiger durch die Medien propagiert. Tätowierungen werden öffentlicher, sind nicht mehr abstoßend, werden nicht mit einer bestimmten Richtung verbunden, sondern sind einfach kultiviert. Dankeschön! This is it. But I just want to say that these will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it, it really means this is it. Because This is it. I mean, this is really it. This is the final. This is the final curtain call. Okay? And I'll see you in July. I love you. Super, das ist wirklich genial. Das ist klasse und alle Nationen hier zu haben. Ecuador. Hallo, Peru. Brasilien, mein Dicker, Brasilien! Wer hat die Mannschaft? Brasilien! Wer hat die Kunst? Brasilien! Wer wird Weltmeister? Brasilien! Also ging ich diese Straße lang und die Straße führte zu mir. Ich war bei der WM 2006, war ich als Ordner im Zentralstadion. Ja, die Spiele waren schön, also es war ein schönes Miteinander. In Holland hat er gespielt und Südkorea und Angola und Mexiko und Argentinien haben gespielt und das war schon ein schönes Fußballfest. Das war wunderbar. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so. Die Bengals machen ein Tor nach dem anderen. Ich finde, die spielen super. Prima Bengals. Kann man mir ihre Kullerwaden zeigen hier. Wunderbar. Noch einen Schnaps und dann könnt ihr jeden abknutschen. Danach ging ich einen kleinen Schritt. Die jetzt Fans von Deutschland waren, haben dann halt die deutsche Fahne gezeigt. Das habe ich nicht als Problem angesehen. Warum? Auch, und das ist unsere Fahne. Wir dürfen die genauso zeigen wie alle anderen auch. Ja. Und das haben wir auch die meisten gemacht und das war in Ordnung. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Fand ich eine schöne Zeit. Also das, was ich mitbekommen habe, war tatsächlich, dass man auch sehen konnte, das wurde ja auch überall gesagt, Deutschland kann auch mal nett sein. Ich fand es schön. Ja, macht einem Hoffnung. Und auch wenn es nach dem 3:1 gegen Portugal nur in Anführungsstrichen zu Platz 3 gereicht hatte, in diesem Moment waren sie Weltmeister. Weltmeister der Herzen. Klimawandel ist nicht eine Prognose. Wir sind mitten im Klimawandel. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich bin auch mit meiner WG bei einem Ökostromanbieter und auch Ökogasanbieter. Weil wenn wir uns nicht reinhalten und unsere Welt versauen, dann werden wir dort irgendwann nicht mehr drin leben können. Die Menschen werden wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr langsam schlau. Ich finde, es ist wichtig, das zu unterstützen, auch regenerative Energien, da einen Wandel zu vollziehen. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Heute hat sich ein schweres Erdbeben der Stärke 8,4 ereignet. Es hat große Schäden angerichtet. So Premierminister Naoto Kan. Bei den ersten Castor-Transporten hatte man echt noch die Hoffnung, wir können ihn aufhalten. Und das klappt und er muss zurückfahren. Sie haben uns gesagt, das Kraftwerk sei 100%ig sicher vor Tsunamis und schweren Stürmen. Mittlerweile denkt, glaube ich, keiner mehr daran, dass man es wirklich aufhalten kann. Aber man will es halt möglichst lang gestalten, die Strecke möglichst teuer machen, möglichst unbequem gestalten und zeigen, dass einfach Protest da ist. Die Männer haben im Atomkraftwerk nasse Füße bekommen und die Radioaktivität des Wassers war höher als 170 Millisievert. Das ist sehr bedauerlich. Die Männer wurden ins Krankenhaus gebracht, wo sie behandelt werden. Die nächste Generation, dass das geklappt hat, dass die jungen Leute da auf der Straße jetzt sind, das ist total gut. Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Ich find's gut. Der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg. Spätestens da hat Politik und Glaubwürdigkeit Schwierigkeiten, in einen Satz untergebracht zu werden. Wir haben halt irgendwie Hummeln im Arsch und freuen uns immer auf Tour zu sein und halt Musik zu machen und ins Studio zu gehen, neue Songs zu schreiben und können nicht erklären, warum das jetzt bei anderen Leuten länger dauert. Wir sind auch eine Band, die es, glaube ich, auch hart drauf anlegt, dass jeden Tag irgendwas Kuriles passiert, weil wir haben, glaube ich, nicht diese Disziplin, die die meisten anderen Bands haben, aber ich glaube, das macht die ganze Sache auch irgendwie aus. Also ich schließe mich an, denn neulich haben wir ein Video gesehen von uns 2008, als der Joe auch ins Publikum gesprungen ist, runtergefallen ist, sich irgendwie alles verletzt hat, wieder hochgekommen ist, ins Schlagzeug gefallen ist. Also so eine Sachen sind da früher halt auch mal gerne gelaufen. Und da kann man schon sagen, gut, dass wir es bis jetzt überhaupt heute noch überlebt haben. Ich hoffe, dass die Menschheit aufhört, Fleisch zu essen. Ich glaube, Demut ist das Richtige. Ich finde, so ein bisschen Nachhaltigkeit im Denken, ein bisschen Reflektiertheit auch gegenüber seinem Handeln ist ganz, ganz wichtig. Demut vor Freundschaft, Demut vor Familie, Demut generell den anderen Menschen gegenüber. Und ich glaube, dass das in meiner Generation schon bei vielen Leuten vorhanden ist. Andere würden es als Respekt bezeichnen. Ich würde sagen, sehr Demut. Meine Zukunft sieht so aus, denke ich, dass ich dabei bleiben kann, was ich gerade tue. Auflegen, Workshops. Ich spare seit 4 Jahren auf eine Wohnung, die ich mir irgendwann in 20 oder 30 Jahren vielleicht leisten kann. Also für mich hat das Private auch viel mit Jennifer Rostock zu tun. Ich würde mir echt wünschen, dass es so weitergeht, dass wir irgendwie noch 3 Alben machen können oder noch viel mehr. Für die Zukunft, sage ich mal, reicht es mir, wenn ich mir immer genug Schallplatten kaufen kann und meine Wohnung habe und alles in Ordnung ist und nicht auf der Straße leben muss. Und ja, das reicht mir. Was soll noch kommen? Naja, vielleicht irgendwann mal eine Familie. I thank you, Jen. I want to say something. I just wanted to say. Speak up, sweetheart, speak up. Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much. Generation Online. Jugendkultur in Deutschland nach dem Millennium. Feature von Meinhard Stark. Mit Christopher und DJ Fresh Flug aus Berlin, Mario aus Leipzig, dem Schauspieler Jakob Matschens sowie Jennifer, Christoph und Joe von der Band Jennifer Rostock. Ton Bernd Bechtold, Wenke Decker. Regieassistenz Roman Neumann. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Dieter Joost. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2012.